16 Uhr am dritten Mittwoch des Monats hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Aus dem Studio Ansage hört ihr eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Wir haben heute eine Schwerpunktsendung zu Mieten und dem Widerstand gegen Mietenexplosion, gegen Verdrängung, gegen Zwangsräumung und für den selbstbestimmten Umgang, den Berlinerinnen und Berliner mit ihren Projekten und auch natürlich ihren Wohnungen pflegen und hegen. Und das wird heute der gesamte Inhalt der Sendung sein. Unsere Standardrubriken wie der Demo-Ticker und die Veranstaltungshinweise möchte ich auf den Stressfaktor unter der Webadresse stressfaktor.squad.net verweisen. Und für die aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal entweder auf prisonradio.org im englischen Original oder die Tageszeitung Junge Welt unter www.jungewelt.de für die deutsche Übersetzung. Und damit steigen wir auch gleich ein in unsere Berichterstattung über das Weisestraßenfest, denn dort kamen unheimlich viele Menschen zusammen und haben sich ausgetauscht zur Gentrifizierung und dem Widerstand dagegen im September diesen Jahres. Und viele der Dinge, die dort besprochen wurden, die werden in den nächsten Tagen stattfinden. Ihr seid also bestens informiert für die kommenden Mietkämpfe der nächsten, unmittelbaren nächsten Tagen und Wochen, wenn ihr diese Sendung aufmerksam verfolgt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Im September 2019 fand in einer Kölner Weisestraße ein großes Straßenfest statt. Circa 2.500 Menschen waren dort gekommen, um zum einen ihre Solidarität mit dem von Räumung bedrohten Kneipenkollektiv Syndikat zum Ausdruck zu bringen. Das hat ja auch in wenigen Tagen seinen Prozess am 29. Oktober. Zum anderen sich auch über die Gentrifizierung, die Verdrängung und vor allen Dingen den Widerstand dagegen auszutauschen. Dazu gab es natürlich jede Menge Partyangebot, auch Bands und so, da haben das Ganze flankiert. Aber was wir heute hier hauptsächlich betrachten wollen, das sind die vielen, vielen Initiativen, die es inzwischen im Neuköllner Norden gibt oder teilweise auch in anderen Gegenden der Stadt, die sich genau aus diesen Gründen Verdrängung, Mieterhöhung und Zerstörung der Lebensgrundlagen zusammengetan haben und dagegen wehren. Ihr werdet jetzt im Folgenden einige Stimmen von diesem Tag hören. Los geht's! Ich stehe hier für die Meuterei, ein befreundetes Kneipenkollektiv aus der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Leider ist es nicht nur die Freundschaft, die uns hier zusammenstehen lässt, sondern unsere ähnliche Situation. Angeblich ist ja geteiltes Leid halbes Leid. Der Eigentümer der Meuterei ist Goran Nenadic von der Celos Properties GmbH. Auch er betreibt eine Briefkastenfirma, doch wir mussten weder so ausgiebig recherchieren wie das Syndikat, noch so weit fahren, um in sein Steuerparadies zu gelangen. Die Firma sitzt in Zossen, Brandenburg. Dort wird der niedrigste Gewerbesteuerumsatz erhoben, der möglich ist. Rund die Hälfte weniger als in Berlin. Zusammen mit dem Syndi und anderen Unterstützenden sind wir dort im Juli vorbeigegangen. Vorgefunden haben wir mit Firmennamen überfüllte Briefkästen, die es schwer vorstellbar machen, dass dort alle Firmen ein reguläres Büro haben. Beim Treffen mit Nenadic hat er uns das Angebot gemacht, zu kaufen. Das erste Angebot belief sich auf 750.000 Euro. Unser Gegenangebot waren 375.000. Daraufhin ging er runter auf stolze 650.000 Euro. Als Verhandlungen konnten wir das nicht betrachten. Schon allein nach unserem Motto, keine Beute mit der Meute, konnten und wollten wir ihm nicht so viel Geld in den Rachen werfen. Daher ist es nun 99 Tage her, dass wir unsere Schlüssel nicht abgegeben haben. Und wir planen noch viele mehr. Nichtsdestotrotz ist Anfang August die Räumungsklage bei uns eingegangen. Wir haben Widerspruch eingelegt. Seitdem ist noch nichts passiert. Einen Gerichtstermin haben wir noch nicht. Trotzdem ist dies nicht die Zeit zum Abwarten. Wir zeigen weiterhin, dass wir nicht kampflos gehen werden. Eine Gelegenheit dafür bietet sich Ende des Monats bei den Tumawat-Tagen. Informiert euch, mobilisiert euch, kommt vorbei, macht mit. Denn geteilte Wut ist doppelte Wut. Wir lassen uns unsere Stadt, unsere Läden, unsere Häuser, unsere Plätze nicht wegnehmen, sondern wir nehmen uns noch viel mehr dazu. Solidarität mit allen von Verdrängung Bedrohten. Hoch die intersektionale Solidarität. Hallo ihr auf dem wunderbaren Weisestraßenfest. Schön, dass so viele hier sind. Noch letztes Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal hier oben stehe und euch was erzählen muss. Aber gut, so ist es jetzt. Wie ihr sicherlich wusst, wurde dem Syndikat nach über 33 Jahren zum 31.12.2018 gekündigt. Wie ihr seht und wie ihr wisst, sind wir noch da. Und nicht nur wir, sondern auch Potze, Meuterei, die Liebig 34 und wahrscheinlich auch noch viele andere, von denen wir das gar nicht so mitbekommen, weil sie nicht die Öffentlichkeit haben, die wir erzeugen können. Wir alle haben zum Ende letzten Jahres bzw. im Mai nicht unsere Schlüssel abgegeben. One struggle, one fight. Als Konsequenz aus unserer Weigerung müssen wir nun am 29. Oktober vor Gericht, merkt euch das Datum schon mal, krank machen, Urlaub anmelden oder was Überstunden abfeiern, was sonst so geht. Kommt gleich. Wir bezweifeln in unserer Klageerwiderung auf deren Räumungsantrag, dass es diese Briefkastenfirmen und ihre Geschäftsführer wirklich gibt. Deshalb fordern wir ihr Erscheinen vor Gericht. Dem kommt das Gericht bis jetzt nach, auch wenn die Gegenseite dies verhindern möchte. Die Damen und Herren Geschäftsführer Katja Czyzelska und Cengiz Köhlhahn wollen unbekannt bleiben. Die Gegenseite begründet dies mit folgendem Zitat. Beantragt die Geschäftsführerin der Klägerin von der Anordnung des persönlichen Erscheinens zu befreien. Die Geschäftsführer der Klägerin sind über die Einzelheiten des täglichen Geschäfts nicht informiert und können daher in keiner Weise zur Sachaufklärung beitragen. Man stelle sich das vor. Diese lustigen Leute sind nämlich nicht nur Geschäftsführer von einer Briefkastenfirma oder zwei, sondern bis zu 70 und mehr, von denen wir bisher wissen. Ich bin mal sehr gespannt, wie so ein Geschäftsführer aussieht, der 70 Firmen leitet, aber keine Ahnung von dem Ganzen hat. Weil sowas würde ich irgendwie im Prinzip auch gerne mal machen. In diesem Sinne schaffen wir 2, 3 ganz viele Syndikate und machen das mal ähnlich. Und zu guter Letzt wollen wir natürlich hoffen, dass genau diese Geschäftsführer nicht erscheinen bzw. nicht nachweisen können, dass sie Geschäftsführer von diesen Dingen sind und dass es bei Gericht bei uns genauso läuft wie bei der Kaderschmiede. Und da wir eben schon bei Terminankündigungen waren, die Tumawa-Tage wurden angekündigt und so, jetzt kündige ich nochmal 3 extra Syndikattermine an. Wir stehen wie die ganzen letzten Monate einmal wieder am Kudamm. Das ist diesmal der 19. September um 17 Uhr. Das ist der Kudamm 177, das ist U-Bahnhof Adenauer Platz. Wir stehen da immer ungefähr eine Stunde, werden von ungefähr 50 Uniformierten begleitet, erzählen ein bisschen was und kommen mit dem einen oder anderen, der da vorbeispaziert, ins Gespräch. Das ist immer eigentlich ziemlich langweilig, aber wir erreichen sehr, sehr viel Beachtung bei der Polizei und irgendwie macht es auch Spaß. Der zweite wichtige Termin, und das hätten wir im letzten Jahr kaum für möglich gehalten, ist unser 34. Geburtstag. Den wollen wir mit euch zusammen am 19. Oktober, das ist ein Samstag, begehen. Und wir haben uns auch wie die ganzen letzten Jahre wieder ein Motto ausgedacht. Diesmal ist es The Never Ending Story. Lassen wir das Motto für sich sprechen. Und als allerletzten Termin unsere Gerichtsverhandlung am 29. Oktober. Die Gerichtsverhandlung findet um 12 Uhr im Landgericht am Tegeler Weg statt. Wir haben um 11 Uhr eine Kundgebung davor angemeldet und für abends danach um 17.30 Uhr hier eine. Wir werden feiern, egal wie es ausgeht. In diesem Sinne, die Kneipen, denen, die drin saufen, die Kneipen, denen, die drin saufen. All ihr Faschisten werdet verlieren. All you fascists are bound to lose. Thank you. Okay, es gibt eine neue Gang in Amerika, die heißen Proud Boys. Und die tragen alle diese Donald Trump-rote Mützen, Make America Great Again. Und die sind die Trump-SA fast. Die großen Arschlöcher. Bitte, Mütter, lasst ihr Sohn nicht aufwachsen, Proud Boys zu sein. Das Grund. The Proud Boys ain't easy to love with their shields and their bow. They live at a call you a cuck all loud as they throw. Black polo shirts with yellow stripes and them and print carry a real bad time. They're reactionary as something they're scaring. Gerade hörtet ihr die Rebel Rousers hier auf Radioaktiv Berlin. Wir sind mitten in einem Bericht über das Weisestraßenfest 2019. Es fand im September statt und hatte zum Ziel, zum einen die bedrohte Kneipe Syndikat zu unterstützen, zum anderen aber auch generell auf Gentrifizierung und Verdrängung und den Widerstand dagegen aufmerksam zu machen. Hier ein weiterer Redebeitrag. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass ein Immobilienkonzern plant, das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz abzureißen und durch einen über 70 Meter hohen Betonbau im Stil der 20er Jahre zu ersetzen. Der Konzern namens Signal Holding spricht dabei von einer unglaublichen Chance für Neukölln. Bezirksbürgermeister Hiekel schwärmt jetzt schon von der dadurch verursachten Aufwertung des Hermannplatzes. Was dahinter steckt, sind natürlich Kapitalinteressen, die allein für Investoren eine Chance darstellen, nicht für die Bewohner Neuköllns. Das wird auch auf Planungszeichen des monumentalen Gebäudes deutlich, auf dem nicht ein realistisches Bild unserer Nachbarschaft gezeichnet wird, sondern das von Walzer tanzenden schicken Menschen. Folgen solch in einer Politik sind natürlich weiterhin massiv ansteigende Mieten, verdrängtes Kleingewerbe, eine 5- bis 10-jährige Baustelle und Unsicherheit, wie es für die derzeitig Beschäftigten weitergeht. Die Pläne für den Hammerplatz sehen den Ort wohl als ein neues Goldstück am Ende der sich seit Jahren im Umbau befindenden Karl-Marx-Straße. Unzählige Wunden verdrängt und gleichzeitig schießt ein Luxusbau nach dem nächsten aus dem Boden. Gucken wir uns doch mal um. Was ist das für ein Gebäude vorne Hermannstraße, Ecke Flughafenstraße? 30 Euro der Quadratmeter, wer soll sich das leisten können? Beworben wird es als Green Building für smarte Bewohner und es konnte wie so viele andere Projekte ohne sichtbaren Widerstand gebaut werden. Diesmal haben wir die Chance, laut zu werden, bevor überhaupt der Bauantrag genehmigt ist. Vor einigen Tagen kam der Entscheid vom Bezirksrat, der Stadtrat Florian Schmidt gegen den Bau. Das war knapp, könnte man sagen. Allerdings beginnt der Kampf jetzt erst richtig. Denn Firmenkopf André Benko, der übrigens als FPÖ-Großspender in dem Ibiza-Video genannt wurde, sagt, Wir werden weiter Überzeugungsarbeit in verschiedenen Bezirksgremien und bei dem Senat von Berlin leisten. Wir dürfen nicht unterschätzen, was für einen langen Atem und Einfallsreichtum solche milliardenschwere Konzerne haben. Der Konzern Cigna ist bekannt dadurch, seine Bauvorhaben mit jahrelangen Kampagnen, Klagen, Umfragen und Überzeugungsarbeit durchzubringen. Eine Strategie auf außerparlamentarischer Ebene hat bereits begonnen. Es werden Umfragen in der Bevölkerung geführt, die Suggestivfragen beinhalten wie: Finden Sie, dass hier zu viele Ausländer leben? Oder fühlen Sie sich auf dem Hermannplatz sicher? Was der Konzern mit diesen Umfragen beabsichtigt, ist, das Meinungsbild der Bewohner einseitig zu beeinflussen, ohne über die tatsächlichen Konsequenzen des Baus zu informieren. Außerdem startete im Internet am Tag von Schmidts Absage eine Petition für das Bauvorhaben, bei der offensichtlich irgendwelche Bots am Werk sind, die die Seite mit absurden Kommentaren wie Schönheit statt Sozialismus zukleistern. Irgendwann wird Cigna einen neuen Versuch im Senat starten mit dem vermeintlichen Willen der Bevölkerung auf ihrer Seite. Daher ist es wichtig, jetzt die Gegenproteste zu starten. Wir müssen die Strategien der Aufwertung kennen, um sie bekämpfen zu können. Hier in Kiez hat sich daher vor einigen Wochen schon eine Initiative aus Leuten gegründet, die nicht zulassen wollen, dass Neukölln ungestört irgendwelche Kapitalinteressen zum Opfer fällt. Auf dem Tisch vor der Lund hinten sind eine Menge Flyer, da könnt ihr euch noch mehr Informationen holen und da ist auch ein Kontakt zu der Initiative, falls ihr euch beteiligen wollt. Ich habe auch noch an anderen Tischen Flyer verteilt, also ihr findet die auf dem ganzen Fest. Und genau, abschließend ist noch zu sagen, Benko hat zwar das Geld, wir aber haben ein großes Netzwerk solidarischer Nachbarschaften. Er hat einen langen Atem, wir haben eine existenzielle Motivation. Also beteiligt euch und beginnt mit dem Kampf gegen Benko und Cigna. Gerade hörtet ihr hier die Band Ghostmaker, auch die haben auf dem Weisestraßenfest gespielt, genau wie die eingangs gehörten Rebel Rousers. Wir berichten von diesem Straßenfest deswegen, weil eben so viele Leute dort zusammenkamen, die aktiv in Initiativen sind, die versuchen, sich hier der Gentrifizierung entgegenzustellen und das teilweise auch recht erfolgreich. Ein weiterer Beitrag von Deutsche Wohnen enteignen und dann von der Hausgemeinschaft Leinestraße 8. Weitere Redebeiträge. Der nächste kommt von der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Zunächst einmal überbringe ich den Freundinnen und Freunden vom Syndikat solidarische Grüße von der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir wissen, ihr seid in einer schweren Auseinandersetzung mit internationalen Banditen, aber wir glauben, wenn die Mieterinnenbewegung in Berlin zusammenhält, dann könnt ihr diesen Kampf gewinnen. Und das ist das, was wir uns wünschen. Ich komme gerade von einer großen Tanzdemo in Berlin-Mitte, wo Tausende gegen Verdrängung und Mietsteigerung auf die Straße gegangen sind. Und überall in Berlin, in Spandau, in der Gropiusstadt, in Pankow, in Schöneberg, in Kreuzberg, in Friedrichshain wehren sich die Mieterinnen und Mieter gegen sogenannte Investoren, die in Wahrheit nichts weiter sind als global agierende Gangsterbanden und Glücksritter. Sie wollen unsere Stadt zerstören und sie wollen uns alles nehmen, was uns lieb und teuer ist. Und deswegen wächst der Widerstand der Mieterinnen und Mieter jeden Tag. Und nun ist es doch so, dass die Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius sind noch nicht mal die Schlimmsten, aber sie sind die Größten unter den Schlimmen. Sie versuchen die Mieterinnen und Mieter auszupressen wie Zitronen, und sie wollen aus unseren Wohnungen begehbare Aktiendepots machen. Und deswegen haben wir jahrelang versucht, auf Deutsche Wohnen und die anderen Konzerne einzuwirken und zu sagen, mäßigt euch. Und sie haben auf uns geschissen und jetzt werden sie die Konsequenzen tragen müssen. Und wir haben die erste Stufe des Volksbegehrens eingeleitet und wir haben in 9 Wochen 77.000 Unterschriften gesammelt. Ein großartiges Ergebnis und auch mit eurer Hilfe. Und wir erwarten jetzt vom Berliner Senat, dass er umgehend die zweite Stufe einleitet und sich nicht drückt davor. Und dann werden wir sehen, wenn der Volksentscheid kommt, wer in Berlin das Sagen hat. Die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt, wir oder die renditegetriebenen Konzerne. Und ich bin sicher, wir werden diese Auseinandersetzung gewinnen. Und lasst mich noch ein Wort zum Mietendeckel sagen. Der Mietdeckel wird kommen. Wir glauben, dass er eine relativ halbherzige Maßnahme, gerade der erste Schritt vielleicht ist. Und deswegen rufen die Berliner Mieterinnen und Mieter am 3. Oktober, dem Tag der Einheit, zu einer Großdemonstration auf unter dem Motto richtig deckeln, dann enteignen. Rote Karte für die Spekulation und ich hoffe, ihr seid alles dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Unser Haus, die Leinstraße 8 in Tel Aviv, wurde vor 7 Wochen an die Aramid Immobilien GmbH und Co. KG verkauft. Eine profitorientierte Investorengesellschaft mit Sitz in Liechtenstein. In der Leinenstraße 8 sind Wahlneuköllnerinnen, Ur-Berlinerinnen, Familien, Berufstätige, Erwerbslose, Rentnerinnen, Familien hatten wir schon zu Hause. In den Händen von Immobilienspekulantinnen, wie der Aramid beispielsweise in unserem Fall, wird es mit dieser Mischung in absehbarer Zeit vorbei sein. Daher fordern wir bezahlbaren Wohnraum für alle, Mietwohnungen statt Spekulationsobjekte, Engagement von Politikerinnen des Bezirks Neukölln und der Stadt Berlin für nachhaltig bezahlbares und sozialverträgliches Wohnen. Engagement von Politikerinnen des Bezirks Neukölln und der Stadt Berlin dafür, den Verkauf unseres Hauses durch das bezirkliche Vorkaufsrecht jetzt doch noch zuvorzukommen. Übernahme unseres Kaufvertrags durch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft oder Genossenschaft. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Menschen und Initiativen, die sich bislang mit uns solidarisch erklärt haben oder uns auch schon aktiv unterstützt haben und mit denen wir uns solidarisch erklären. Syndikat bleibt, Rossener Straße 36, Berliner Mieterverein, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, sowie natürlich allen Bewohnerinnen und Einrichtungen des Schillerkiezes. Und zur Information und teils zum Dank, folgende Politikerinnen haben sich bislang schon für uns eingesetzt oder Unterstützung zugesagt. Carla Aßmann, Jochen Biedermann, Nicola Böcker-Giannini, Fritz Felgentreu, Katja Jössling, Susanna Kahlefeld, Wilhelm Laumann, Michael Nelken und Katrin Schmidberger. Vielen Dank dafür. Egal wie es kommendes Wochenende für die Leinenstraße 8 ausgeht, wir geben auf keinen Fall kleinen bei. Gemeinsam mit engagierten und betroffenen Menschen in dieser Stadt werden wir weiterhin kämpfen für faire Lebens- und Wohnbedingungen. Danke. We'll be right back. Wir sind von der Mieterinnenversammlung im Schillerkiez, die alle 6 Wochen ungefähr stattfindet, immer in der Marloer Straße 27 und uns gibt es jetzt schon seit über einem halben Jahr. Der Schillerkiez befindet sich voll im Griff des Wohnungsmarktes. Häuser werden verkauft, Wohnungen in Eigentum umgewandelt und die Miete wird immer teurer. Wer sich das nicht leisten kann, muss ausziehen oder wird direkt durch Entmietung und Eigenbedarfsklagen rausgeschmissen. Nachbarinnen müssen in diesem Kiez, in dem sie jahrelang gelebt haben, verlassen. Das wollen wir nicht weiter hinnehmen. Es reicht. Wohnraum darf keine Ware sein. Was uns klar sein muss, von alleine tut die Politik nichts. Und die Polizei setzt nur die Interessen der Eigentümer durch. Was uns bleibt, ist, uns zusammenzuschließen mit unseren Nachbarinnen. Daraus entstand im Dezember 2018 die Mieterinnenversammlung. Es ist ein Ort, wo Menschen aus dem Kiez zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel dabei, sich in den eigenen Häusern zu organisieren. Es ist ein Ort, an dem wir gemeinsam Verdrängung und den Widerstand dagegen sichtbar machen. Es ist ein Ort, um sich zu vernetzen, denn nur gemeinsam sind wir stark. So sind wir zusammen durch den Kiez spaziert und haben vor verschiedenen bedrohten Häusern Lärm gemacht. Und es geht weiter. Wir tragen heute unsere Wut auf die Straße und zeigen so nicht, es reicht, jetzt schlägt der Schillerkiez zurück. Also, kommt zu den Mieterinnenversammlungen, sprecht mit euren Nachbarinnen. Lasst uns organisieren, in unseren Häusern und auf der Straße. Gegen jede Räumung, gegen High-Class-Apartments für die Reichen. Für Enteignungen und niedrige Mieten, für kämpferische Nachbarn, für einen solidarischen Kiez. Ja, die nächste Mieterinnenversammlung gibt auch schon einen Termin, die findet statt am 13. Oktober um 16 Uhr wieder im Nachbarschaftshaus in der Marloer Straße 27. Also kommt vorbei, sagt Nachbarinnen und Freunden Bescheid. Danke. Radioaktiv Berlin, ihr hört einen Beitrag über das Weiße Straßenfest, was im September 2019 stattfand, an dem sich sehr viele stadtteilpolitische Mieterinneninitiativen trafen und austauschten. Als nächstes hört ihr einen Beitrag der Schillers Bar, die ebenfalls wie das Syndikat in dem Kiez dort von Verdrängung bedroht ist. Hallo, wir sind von der Schillerpromenade 26. Meine Bar Schmiebacher, der Barbetreiber, hat seit 6 Jahren des Schillers, betreibt er. Und wir wurden vor 4 Jahren, also die Schillerpromenade 26, das sind 3 Häuser, das ist so eine Uckerstraße, Vorderhaus und Hinterhaus. Wir wurden vor 4 Jahren an die Aramis Stift GmbH verkauft. Die sitzt in München und gehört zu dem dubiosen Firmengeflecht der Samba-Brüder. Und Waldemar Schwienbacher vom Schillers hat einen Kündigung, der ist im Vertrag, wurde nicht verlängert. Und wir, die langjährigen Mieter, haben eine Mieterhöhung bekommen von 15%. Und diese 4 Jahre, in denen wir zu der Aramis GmbH gehören, in diesen 4 Jahren ist einiges passiert. Mieter bei uns im Haus haben zum Beispiel eine Betriebskostenabrechnung bekommen, die auf einmal dreimal so hoch war. Es sind passiert diverse andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn die Leute ausziehen oder sterben, dass die Aramis GmbH Leute einsetzt, die hauptsächlich Englisch sprechen, ihre Rechte nicht kennen. Und wir haben jetzt mitbekommen, dass zum Beispiel Mieten in Höhe von mindestens 15 Euro pro Quadratmeter verlangt werden. Und wir haben uns zusammengetan, das sind Stammgäste von Waldemar und ich, die in der Schillerpromenade wohnen, und wollen gegen diese Verdrängung kämpfen und haben auch schon einiges erreicht. Wir haben hatten ein paar Pressemitteilungen und daraufhin hat also die Journalisten der jeweiligen Zeitschriften oder Zeitungen haben dann natürlich Statements angefordert und diese Statements waren ehrlich gesagt sehr, sehr lächerlich, alles wurde negiert, die Firma Aramis stellt sich als Firma mit reinster Weste dar und sozialer Verantwortung. Und Waldemar hat erst ein Angebot, das viermal so hoch war, bekommen, ein Gegenangebot. Jetzt ist das Angebot doppelt so hoch. Die Kneipe, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war, ist jetzt in einem nicht so guten Zustand. Das heißt, auch eine doppelt so hohe Miete heißt für die Aramis GmbH, dass sie wieder eigentlich Gewinn machen, weil die Renovierung würde mindestens 250.000 bis 300.000 Euro kosten. Und ja, wir werden eben weiter kämpfen. Das sind wir, die Schiller-Initiative, und ich übergebe das Wort an meine Zuhörer. Ja, genau, also wir sind die Samas eigentlich. Marc, Oliver und Alexander Samas sind Internetunternehmer und ihr Geschäftsmodell ist Venture Capital, also Investitionen mit riesigem Kapital, mit sehr hoher Rendite, und mit ihrem Geschäftsmodell müssen sie auch noch sehr viel Steuern zahlen. Wir haben mit der Klingelton-Abzocke Jambacher Geld verdient, haben Zalando gegründet und damit Milliarden verdient. So viel, dass sie jetzt nicht wissen, wohin mit dem Kapital. Selber sagen sie, sie haben mehr Kapital, als sie geben. Deswegen schützen sie sich jetzt auch auf den Immobilienmarkt in Berlin. Und es sind wirklich schon viele Orte gezogen, zum Beispiel der Schwabclub, die Uferhain, die Burgkirchstraße in Schöneberg, die Urban 67, das Dorf ist so von der Schippe gesprungen, das Haus der Gesundheit jetzt in Mitte, der Wolterkiez. Außerdem befinden sich noch viele mehr Werbeimmobilien in deren Besitz. Sie selber stellen sich, wie Steffi schon gesagt hat, als Unternehmer dar, die ein besonderes Bewusstsein für soziale Verantwortung haben. In Wahrheit ziehen sie natürlich nur auf Profitmaximierung und wollen halt möglichst nicht mehr so viel schlechte Presse passieren. Das sieht man eben daran, dass die Antworten auf Presseanfragen immer, also da wird immer die Einigung mit dem Gericht hervorgehoben, die es ja auch nur mündlich ist. Also Waldemar wartet bis heute auf einen schriftlichen Vertrag und eine schriftliche Zusage für das Angebot, kam noch nicht. Und zum Beispiel die Hausverwaltung hat ihn aufgefordert, die Aufschrift auf der Tafel von seiner Kneipe abzuwischen, auf der darüber informiert wird, dass er rausgeworfen wird. Damals wollen also auf keinen Fall, dass sie dabei gestört werden, wie sie auf lebensnotwendige Güter wie Wohnraum spekulieren. Das lassen wir nicht mit uns machen und dagegen wollen wir kämpfen. Und ja, uns bedanken für die Aufmerksamkeit. Komm, schönes Fest. Gerade hörtet ihr die Punkband The Inserts, ebenfalls auf dem Weisestraßenfest 2019 live dabei gewesen. Zwei letzte Beiträge haben wir für euch herausgesucht, den einen vom Café Sabot und dann noch eine Ankündigung für die Anti-Knast-Tage, die ja auch im Ende dieses Monats stattfinden, also in den nächsten Tagen. Ich bin Michel von der Gruppe Sabot 44 und würde mit euch gerne ein paar Gedanken zum Thema Eigentum teilen. Immer wieder wurde bei Protesten das Recht auf Wohnen gefordert. Wie absurd ist das eigentlich, dass wir für so etwas Lebensnotwendiges wie ein Dach über dem Kopf überhaupt kämpfen müssen? Nicht, weil es einen Mangel an Wohnraum gibt, sondern weil es ein entgegengesetztes Interesse zwischen uns und den Hauseigentümern gibt. Wir wollen nicht ungeschützt im Nassen und Kalten übernachten und sie möchten wiederum Gewinn aus unserem Wohnraum ziehen. Diese Interessen stehen im kompletten Gegensatz zueinander. Das einzige Interesse der Kapitalisten ist es, Kapital anzuhäufen, dieses zu investieren, um noch mehr Kapital anzuhäufen. Es geht dabei nicht um das Stillen menschlicher Bedürfnisse, sondern um reine Profitmaximierung. Warum müssen wir also jeden Monat darauf hoffen, dass wir unsere Wohnung nicht verlieren? Während die Eigentümer von unserer prekären Lage profitieren? Sie tragen nichts weiter bei, außer Geld zu besitzen, mit dem sie Häuser kaufen können. Oder um es mit den Worten des anarchistischen Vordenkers Kropotkin zu sagen, das Haus ist nicht vom Eigentümer erbaut worden. Es ist aufgerichtet, geputzt, tapeziert worden von Hunderten von Arbeitern, welche der Hunger auf die Bauplätze getrieben hat, welche das Bedürfnis zu leben gezwungen hat, einen verkürzten Lohn zu akzeptieren. Noch dazu wohnen die Eigentümer nicht in dem Haus. Wir sind also diejenigen, die diese Stadt zu einem lebenswerten Ort machen. Wie kann es dann sein, dass Sie und nicht wir die Entscheidungsgewalt über unseren Wohnraum haben? Und wer gestattet es Ihnen überhaupt, diese Macht über unser Leben ausüben zu können? Der Staat mit Hilfe von Gesetzen und Institutionen, die ihr Eigentum schützen. Die Verwurzelung von Staat und Privatwirtschaft wird es uns unmöglich machen, nach Lösungen auf staatlicher Ebene zu suchen. Unser Ziel muss es sein, Strukturen zu schaffen, die selbst organisiert und unabhängig staatlicher Kontrolle sind. Was wir brauchen, ist eine Alternative zum herrschenden System, in der die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt werden, wo nicht alle für sich alleine kämpfen müssen, sondern wir eine Kultur der gegenseitigen Hilfe aufbauen. Eine Lösung, wo jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat. Der aktuelle Zustand macht uns wütend. Wir sehen aber auch eine starke Kraft in den Kämpfen, die gerade geführt werden. Es bewegt sich etwas. Ein Haus nach dem anderen organisiert sich, die Anzahl der Leute auf Demos steigt kontinuierlich und es wird die Frage laut gestellt, wem gehört die Stadt? Also lasst uns mutig sein. Wir sind diejenigen, die diese Stadt am Leben halten. Wir sind auch diejenigen, die Veränderung herbeiführen können. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass positive gesellschaftliche Veränderung das Produkt derjenigen war, die für ihre Ideale gekämpft haben. Und nicht das irgendwelcher Politiker, die in Parlamenten sitzen. Wir haben die Macht, über unser Leben selbst zu entscheiden. Also nutzen wir die Gelegenheiten, unsere Nachbarschaft kennenzulernen und uns zusammenzuschließen. Entweder beim Essen im Stadtteilladen Lunte, bei uns im Café, in den Mieterinnenversammlungen oder heute hier auf dem Straßenfest. Dankeschön. Beispiel den Anti-Knast-Tagen, weil die Leute, die sich sehr einsetzen, diese kapitalistische Logik und die Logik des Staates überwinden wollen, da landen leider einige auch im Knast. Das ist ein großes Disziplinierungsmaßnahme. Viele Leute haben Angst davor, auch zu Recht. Und man muss einfach wissen, die meisten Leute, die da drin sitzen, sitzen da drin, weil sie arm sind, weil sie in Kohle kommen wollten. Und eine Welt ohne Knäste ist möglich. Und auch dafür gibt es zu kämpfen. Deswegen Anti-Knast-Tage Ende Oktober im Medienhof. Und dazu hören wir jetzt ein paar kleine Infos. Und danach kommt die Band Ghostmaker. Am 23. bis 27. Oktober 2019 finden im Berliner Marienhof Anti-Knast-Tage statt. Aber was heißt schon Knast? Und was bedeutet Anti-Knast? Knast ist ein Herrschaftsinstrument. Knast abzulehnen bedeutet, die Gesellschaft zu hinterfragen. Wie leben wir und warum ordnen wir uns ständig unter? Wovor haben wir Angst und warum machen wir viel zu oft Dinge, die wir gar nicht wollen? Es gibt viel zu reden, noch mehr zu diskutieren, aber vor allem zu tun. Auf den Anti-Knast-Tagen werden Rückschlüsse und Anregungen für eine befreite Gesellschaft gesucht. Unsere Kämpfe verbinden staatliche Herrschaft, Patriarchat, Kapital, Ausbeutung, Unterdrückung und Knast gemeinsam verbunden. Wir sehen uns bei den Knast-Tagen in Berlin. Anti-Knast-Tage vom 23. bis 27. Oktober 2019 im Berliner Marienhof in der Schule für Erwachsenenbildung. Weitere Infos im Netz unter antiknasttage.blackblocks.org. Soweit einige Eindrücke vom Weisestraßenfest 2019. Es fand im September in Neukölln statt, in der Weisestraße, in Unterstützung mit dem existenzbedrohten Syndikat, das ja durch diesen Piers Global Verein, die Firma Piers Global Real Estate Unlimited, dort vertrieben werden soll. Es gab noch viele weitere Gruppen, die dort was erzählt haben, zum Beispiel Mieterin der Akelius-Vernetzung, die sich gegen die Machenschaften dieses Konzerns wehren, oder auch vom Rotzbrat aus Poznan in Polen, ebenfalls räumungsbedrohtes soziales Zentrum, was gerade für ärmeren Menschen in Poznan ein sehr wichtiger Koordinierungspunkt ist. Und vieles weitere mehr. Leider können wir das heute in der Sendung nicht mehr berücksichtigen. Jetzt folgt noch eine kurze Ansage und dann verabschiede ich mich auch schon. Und ein letzter Termin, dann habe ich genug geredet. Und zwar, da drüben ist ja diese sympathische Kneipe, das Syndikat. Nicht umsonst sind die Syndifest. Die haben also scheinbar hier was mit zu tun. Seit 33 Jahren gibt es die Kneipe, jetzt soll die verdrängt werden für so ein dubioses Firmenkonstrukt von sehr, sehr reichen britischen Brüdern, die über Konstrukte in Zypern und so weiter Steuern vermeiden und weiter Häuser kaufen, die ca. 7000 Wohnungen in Berlin haben. Die prominenteste Immobilie ist die britische Botschaft, also sie sind ganz gut vernetzt, kann man so sagen. Und ja, da gibt es am 29. Oktober den Räumungsprozess. Und auch das ist gut, wenn wir es begleiten, wenn wir weiter das Syndikat unterstützen, damit das Syndi bleibt, Meuterei bleibt, die ganzen Projekte, wir bleiben alle. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Wow, ist ja ganz schön was los hier am Dorfplatz. Ja, aber wird vielleicht nicht mehr lange so sein. Das Haus hier, die Liebig 34, ist räumungsbedroht. Was? Was soll das denn heißen? Pass mal auf. Der Pachtvertrag ist im Januar 2019 ausgelaufen. Und der Gerichtstermin für die Räumung ist auch schon im Winter. Dann knallt's aber. Die Frage ist nur, wann und wie laut. Ja, so läuft das hier. Das Haus gehört Padovic und der ist ja bekannt dafür, größtmöglichen Profit aus seinen Immobilien rauszuquetschen. Merken wir gerade in ganz Berlin. Es geht nicht um die Bedürfnisse der Menschen, sondern ums Geld. Und dann ist wahrscheinlich vorbei hier mit Rumhängen. Na geil, Luxusimmobilien, hurra! Und die 34 ist ja auch was Besonderes. Als einziges queer- oder nachher feministisch organisiertes Haus, ganz ohne Cis-Männer. Ja, und der Infoladen daneben und die Bar, das ist ja auch Struktur für eine linke und emanzipatorische Szene. Und das seit den 90ern. Aber Leute, was können wir jetzt tun? Naja, wir hätten da so ein paar Ideen. Hey, it's the best, can't see me. Beteiligt euch an den Aktionen. Werdet aktiv und organisiert selbst was. Stören, markieren, sabotieren. Werdet laut und sichtbar. Unterstützt die Strukturen rund ums Haus. Und teilt den Scheiß in den sozialen Medien. Nutzt eure Kanäle. Lasst uns zusammen Räumungen verhindern. Es geht nicht nur um ein Haus, es geht um unsere Strukturen und Handlungsmöglichkeiten. Gegen ein Berlin der Luxuswohnungen und Shoppingmalls. Wohnraum ist keine Ware. Und ganz konkret, kommt zur Demo am 2. November. Bringt eure Freundinnen, Nachbarinnen und Bezugsgruppen mit. Und merkt euch den 15. November. Da ist der Gerichtstermin um die Räumungsklage. Liebig resist, the future is queer feminist. Informiert euch über liebig34 von blogsport.de und kommt mal vorbei. Radioaktiv Berlin geht jetzt zu Ende. Alles, was hier am Ende noch gesagt wurde, der Prozess der Liebigstraße, der Prozess vom Syndikat oder auch die Anti-Knast-Tage, findet ihr natürlich im Stressfaktor unter www.stressfaktor.squad.net. Da genaue Uhrzeiten und Adressen und so weiter. Schaut es euch an. In den nächsten Tagen ist viel los in dieser Stadt. Natürlich auch der Widerstand und die Proteste gegen den widerlichen Krieg, den die Türkei gerade gegen Rojava führt und vieles andere mehr. Ich verabschiede mich. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschö. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.